Augustus von, ist der treuen Sachsen wohl ergeht. Augustus arm, beschützt der Sachsen grüne Weide. Die Elbe nützt dem Kaufmann mit so vielen Freude. Des Hofes Pracht und Flor stellt uns Augustus Glücke vor. Die Untertanen sehen an jedem Ort ihr Wohlergehen. Des Marmors heller Stahl muss alle Feinde schrecken, um uns vor allem Unglück zu bedecken. Drum freut sich heute der Merkur mit seinen weisen Seelen und findet bei diesen Freudentönen der ersten güldenen Zeiten Spur. Augustus mehrt das Reich.